Folge dies. Zu den Merkwürdigkeiten des Zwickauer Kohlebeckens gehörten die Steinkohlebrände in den früheren Jahren. Der bedeutende Brand, der lange Zeit sogar eine Palmen- und Ananashauszucht wärmte, sollen im Dreißigjährigen Kriege am Blanitzer Flur durch die kaiserlichen Soldaten dadurch verursacht worden sein, dass sie über den Schächten erbauten Kohlehütten die selbst anzündeten. Da die Bergleute, denen es vielleicht am Anfang noch möglich gewesen wäre, den entfachten Kohlebrand zu unterdrücken, die Flucht ergriffen hatten, gewann dasselbe bald so außerordentlichen Umfang, dass alle späteren Versuche keinen oder nur vorübergehenden Erfolg hatten. Nach einer anderen Überlieferung sollen die Kohlen bereits im Jahre 1479 angezündet worden sein. Ein Weidmann, der einem Fuchse nachjagte, schoss so unvorsichtig in die Grube, dass dieser merkwürdige Brand entstand. Eine weitere Sage erzählt von einem Bürger Zwickaus, welcher einen Fuchs aus dem Bau räuchern wollte und dabei nicht nur die oberen Kohlen, sondern auch den darüberstehenden Wald mit gleich anzündete. Wieder andere sehen die Ursache des Brandes im Anzünden eines Ameisenhaufens und etliche in dem Einschlagen eines Blitzes in Stellen, wo die Kohle zutage stand. Mich das selbst erinnerte diese Geschichte an einen Film. Silent Hill. Der war gut. Der war echt ganz, ganz gut. So. Ziemlich gruselige, geile Story. Gönnt's euch. Schaut ihn an.